Ja, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Eifersuchtsdramen. Erzählt mir von euren Eifersuchtsdramen. Wart ihr schon mal so richtig beteiligt in oder an einem Eifersuchtsdrama, entweder als Täter, sage ich mal, oder vielleicht auch als Opfer? Telefonnummer 0800 567 8111, Faxnummer 0800 567 110. Erste Anruferin heute Nacht, das ist die Donata. Und Donata ist 33 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo? Donata? Donata schweigt und sagt nichts. Hallo? Hallo, Donata? Hallo? Ja. Donata, ich grüße dich herzlich. Hallo. Ich bin nicht Donata. Sondern? Ich bin Jasmin. Du bist Jasmin? Ja. Okay, dann steht ja irgendwas falsch bei mir. Egal. Jasmin, guten Morgen. Guten Morgen. Du hast dich zu dem Thema Eifersuchtsdramen gemeldet. Ja. Und zwar habe ich einen Ex-Freund. Ja. Und der ist eifersüchtig gewesen. Also ich war mit dem 1,5 Jahre zusammen. Wie alt bist du? Ich bin 18 Jahre alt. Ja, und der wurde auch immer sehr eifersüchtig. Ich durfte niemanden grüßen. Und der hat mich dann auch immer geschlagen. Dann ist er in die Türkei geflogen. Dann habe ich mich dann auch von ihm getrennt. Ein paar Monate später habe ich dann einen neuen Freund bekommen. Also habe ich eine neue Bekanntschaft gehabt. Mhm. Und dann hat er, ich weiß nicht, dann ist er durchgedreht. Und dann ist er auch mit einer Waffe vor meinem neuen Freund getreten. Also wollte meinen neuen Freund erschießen. Mhm. Ja, und mein neuer Freund hat dann halt auch, meinte dann, ob die Männlichkeit aus der Waffe kommt. Der sollte wohl die Waffe dann wegschmeißen, der hat sich das auch nicht gefallen lassen. Was für eine Waffe war das denn? Eine richtige Schusswaffe oder eine Gaspistole? Ja, eine Schusswaffe war das. Ja, und dann wollte mein Ex-Freund dann meinen neuen Freund auch hauen. Und dann hat er mich halt auch ein paar Sachen erzählt. Und durch ihr Leben hat er dann zu meiner Schwester hinterher geschrien. Du warst ja nun die Ursache oder der Gegenstand dieser Eifersucht. Wie hast du dich denn verhalten, als du gemerkt hast oder mitbekommen hast, da dreht einer wegen dir quasi durch? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe mich da ziemlich schlecht gefühlt. Mhm. Ich meine, weil die beiden kannten sich auch. Mhm. Bist du denn dazwischen? Also nur schlecht fühlen ist ja nun noch nicht so viel. Hast du irgendwas getan? Hast du zu ihm gesagt, ja, pass mal auf, so geht's nicht. Mal, lass es sein, ich entscheide das. Ja, das habe ich auch getan. Ich habe mich dann noch einmal... Eigentlich haben wir uns danach immer nur gestritten, weil ich wollte auch nicht mehr mit ihm sprechen. Mhm. Wenn ich bei einer Freundin war oder so und er da geklingelt hat, dann habe ich mich auch gleich mal verleugnen lassen. Am Telefon hatte ich immer aufgelegt. Mhm. Ja, und dann hat es mir auch irgendwann mal gereicht. Dann habe ich auch mit ihm geredet, haben wir uns eigentlich ganz normal unterhalten. Mhm. Da meinte er auch, es wäre in Ordnung, er würde da gar nichts mehr gegen tun. Mhm. Ja, und am nächsten Tag ruft dann mein Freund mich an, sagt, ja, komm mal bitte hier hin. Da waren die in so eine Straße drin, dann bin ich da hingekommen, ja, und dann ist er da am Abbringen gewesen, mein Ex-Freund. Was heißt das? Geschlagen, dann ist mein Freund dann dazwischen gegangen, hat weggezogen. Ja, ich weiß auch nicht, also mein Freund meint dann, ich soll da lieber gar nichts mehr zu sagen, er wird das dann schon, wenn irgendwas ist, wird er das dann regeln. Wie lange ist denn diese Geschichte mit der Schlägerei auf der Straße her? Mhm. 1,5 Monate. Mhm. Hat sich denn seitdem noch irgendwas getan? Ja, heute. Heute? Was ist heute passiert? Ja, dann meinte er zu meiner Schwester, also meine Schwester war mit ihrer Freundin und der Mutter in der Stadt. Hm. Und dann meinte er wohl zu meiner Schwester, frag mal deine Schwester, ob sie noch den Geschmack von meinem Glied im Mund hat oder irgendwie sowas, hat er dann durch die Stadt geschrieben. Das muss man sich mal vorstellen, ihr seid 1,5 Jahre getrennt, ne? Nein, nein, wir waren 1,5 Jahre zusammen. Und wie viel jetzt insgesamt getrennt, ganz definitiv? 5 Monate. Mhm. Genau, 1,5 Jahre zusammen, so war das, ja. Ja. Und wie wird das weitergehen? Der scheint ja nur sehr, sehr verbissen und sehr penetrant zu sein, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Also mein Freund war dann auch im Urlaub. Und dann, wenn ich mit meinem Freund telefoniert hatte irgendwo, wenn ich vom Handy aus mit meinem Freund telefoniert hatte und der das irgendwie mitgekriegt hat, dann hat er mir auch immer, ist er auf mich draufgesprungen, hat mich auch immer gehauen gehabt deswegen. Was macht denn eigentlich so ein Verhalten? Was bewirkt das bei einem Menschen? Sprich jetzt, was bewirkt das bei dir? Beeindruckt dich das in irgendeiner Weise? Auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Es hat doch eigentlich nur die Wirkung, dass man sich noch mehr entfernt von dem Menschen. Ja, so war das bei mir auch. Nur halt, ich habe den sehr doll halt geliebt. Mhm. Und mir war es später erst im Klaren gekommen. Und deswegen, Also ich glaube, immer wenn Leute sowas ganz Extremes tun, schaden sie der Sache, die sie im Sinn haben, vollkommen. Ne? Der wollte dich ja in irgendeiner Weise zurückhaben. Aber er hat dadurch noch mehr kaputt gemacht. Ne? Ja, ich habe ihm das schon auch erklärt, dass er da nichts mehr machen kann. Ich meine, ich habe oft genug mich von ihm getrennt, weil der immer wegen seiner Eifersucht, dann hat er... Eifersucht kann Liebe zerstören. Ja, das hat es dann auch getan. Mhm. Glaubst du denn, dass ein gewisses Maß an Eifersucht schon nötig ist, normal ist und auch wünschenswert ist? Ja, so ein bisschen Eifersucht, das ist ja in Ordnung. Das heißt ja, das zeigt für mich auch dann ein bisschen Liebe. Ich meine, wenn ich einen Freund habe und der, ich meine... Natürlich, sonst ist es völlige Gleichgültigkeit. Ne? Ja, das würde ich auf gar keinen Fall, aber so extrem, nee, danke. Mhm. Also, das war schon ziemlich extrem. Also Jasmin, auf dass du den von der Backe bald hast, ne? Ja, und danke schön. Das ist schon sehr nervig, was du da erzählt hast. Ja, das ist nicht nur nervig, das macht auch psychisch kaputt. Ja, das glaube ich, wirklich. Danke für deinen Anruf. Ja, ich bedanke mich. Tschüss. Okay, tschüss. Jetzt machen wir weiter mit, Janina, 15 Jahre alt. Janina, hallo. Oh, Janina hat sich das nicht mehr getraut. Wie schade. Jetzt versuchen wir es nochmal mit Donata, die wir gerade schon mal hier irgendwie in der Leitung hatten. Ja? Ja, da ist sie. Hallo Donata, grüße dich. Hallo, ich bin Opfer. Du bist 33 Jahre alt und ein Opfer. Ja, ich bin Opfer. Eifersuchtsdramen heißt das Thema. Du bist Opfer eines Eifersuchtsdramas. Richtig. Erzähl mal. Also es ist so, dass mein Ex-Freund sehr eifersüchtig war, sodass ich also eingesperrt worden bin, nicht raus durfte und wenn nur mit ihm. Und wenn ich mal alleine bei Freunden war, dann ist er also hinterhergekommen. Also ich durfte nicht zu spät kommen, ja, und wie lange warst du mit dem zusammen? 2 Jahre. Mhm. War ich mit dem zusammen, aber das ist so, vorher war da gar nicht so, ne? Vorher durfte ich eigentlich alles. Nachher, nachdem wir zusammengezogen waren, war es vorbei, ne? Mhm. Beschreib mal so ein paar Sachen, die wirklich extrem waren. Extrem war Misshandlung, also ich werde regelrecht verprügelt. Warum? Ja, weil wenn ich zu spät nach Hause gekommen bin. Weil er dachte, dass du irgendwie vielleicht mit einem anderen Mann was gemacht hast. Richtig. Mhm, ja. Ja, und hat mich auch vergewaltigt mehrfach. Hat dich vergewaltigt? Ja, als Liebesbeweis. Er würde mich ja so lieben und er hatte Angst, dass ich mich von ihm trenne. Mhm. Und da hat er mich dann eben mehrfach vergewaltigt, wo auch ein Kind entstanden ist, was ich zur Adoption freigegeben habe. Mein Gott, du sagst das alles so daher, das ist ja grauenhaft. Ja, das ist grauenhaft. Eine Vergewaltigung hat stattgefunden, aus Eifersuchtswahnsinn. Dann ist ein Kind entstanden, dieses Kind hast du zur Adoption freigegeben, was man hier nur auch nicht so leichter Hans tut, ne? Nein, aber ich wollte es ja auch nicht behalten, ne? Mhm. Weil ich hätte es nicht gekonnt. Mhm. Du hättest immer daran gedacht, wie das Kind entstanden ist. Ja. Ich meine, ich wage mich gar nicht zu fragen, was da noch geschehen ist. Das ist ja schon so viel. Ist denn noch etwas anderes Schlimmes geschehen? Ja, er hat mich ja fast umgebracht. Wie war das? Was ist da? Das war so, ich war mit Freundinnen im Pub und war da also am Flippers am Spielen. Mhm. Und dann ist er da reingekommen, hat mich gesehen, hatte mich also versucht zu provozieren, hat mich also geschubst. Und meine Freundinnen sind da also zwischengegangen, haben immer gesagt, hör auf damit. Und der hat also nicht aufgehört, er hat dann angefangen, mich zu treten, zu schlagen. Und die ganzen Leute, die da so im Pub waren, die haben mir alle nicht geholfen. Mhm. Ja, und dann war die einzige Möglichkeit, mit meinen Freundinnen wegzulaufen, nach Hause. Und wir haben zusammen gewohnt. Ja, und dann hat er also angefangen, hat erstmal die Tür abgeschlossen, damit ich nicht mehr rauskam. Und hat mich Moment, du bist nach Hause gelaufen? In eure gemeinsame Wohnung. Richtig. Und er ist hinter dir hergelaufen? Der ist hinter dir hergelaufen. Und kam dann auch in die Wohnung? Ja. Verstehe ich nicht, dass du dann in die Wohnung läufst und ihn dann noch reinlässt, wenn er dich so bedroht. Ja, weil es ja seine Wohnung mit war. Ja, na und? Dann läuft man doch nicht in die Wohnung, wo der Typ dann auch hinkommt. Da läuft man woanders hin oder geht zu einer Freundin oder weiß ich was. Ja, ich war ja vorher bei Freunden, aber da hat er so randaliert. Mhm. Ja, gut, du bist dann nach Hause gegangen und der war dann auch da. Die haben das also so gemacht, die haben mich versucht abzulenken. Und damit ich abhauen konnte. Ja, und ich hätte ja nicht damit gerechnet, dass er sofort in der Wohnung kommt. Und was ist in der Wohnung geschehen? Ja, der hat die Tür abgeschlossen, hat geguckt, wo ich bin. Ich hatte versucht, mich zu verstecken, da hat er die Türen eingeschlagen. Und dann hat er angefangen, auf mich loszuprügeln, hat mich gewürgt, hat mich getreten, hat mich also gegen Möbelstücke geschlagen, gegen die Wand gehauen. Ja, und dann wurde in der Zeit aber auch schon die Polizei gerufen. Und die Leute, die da im Hause wohnen, hatten auch schon versucht, reinzukommen, weil ich ja um Hilfe geschrien hatte. Mhm. Ja, und dann hat er auch angefangen, mich zu würgen. Ja, und dann haben sie mich nachher irgendwann rausgeholt. Hast du ihn danach nochmal wieder gesehen? Ja, vor Gericht. Vor Gericht. Was ist daraus geworden? Ja, das ist also so, wegen Vergewaltigung konnte ich nichts machen, weil damals war das Gesetz ja noch nicht raus, wenn in der Partnerschaft oder so jemand vergewaltigt wird. Da haben sie damals ja nicht gemacht. Ja, und wegen der anderen Sache, da haben sie es einfach so gemacht, der wurde soweit freigesprochen, musste sich aber einer psychiatrischen Untersuchung unterziehen und auch in Behandlung gehen. Mehr haben sie also nicht gemacht. Aber du hast dann nichts mehr gesehen? Doch, ich habe ihn nochmal gesehen, da war, musste ich zum Zahnarzt hin. Und er hat mich also gesehen und ist dann rübergekommen und hat also versucht, mich wieder anzugreifen. Aber da ziemlich viele Leute waren, hat das nicht geschafft. Also ich würde mal sagen, das ist sicherlich nicht nur eifersuchtsmäßig bedingt, was du ja gerade erzählt hast. Dieser Mann ist hochgradig gestört. Ja, ich weiß es nicht. Also. Was denkst du denn? Ja, ich denke schon, dass es viel aus Eifersucht viel, war. Natürlich, viel ja. Aber sicher kommen da auch noch andere Aspekte dazu. Ja, aber vorher war das voll in Ordnung. Wir haben viel Spaß gehabt, alles. Und ganz plötzlich, wo wir zusammengezogen sind, zeigte er sich so. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du ein gebranntes Kind bist, ne? Was Eifersuchtsanzeichen überhaupt angeht. Ja. Dass du wahrscheinlich beim nächsten Partner... Ich habe seitdem keinen Partner mehr gehabt. Das ist jetzt knapp 14 Jahre her. 14 Jahre ist das her? Ja, und ich habe seitdem auch keinen Partner mehr gehabt. Moment, das ist 14 Jahre her, da warst du ja ganz jung noch. Ja, richtig. 33. Und du hast seitdem keinen Partner mehr gehabt? Nein, habe ich nicht. Du hast das jetzt so plastisch erzählt, dass wir das... Ich dachte, das wäre vor ein paar Jahren oder von einem Jahr passiert. Ja, das prägt. Die körperlichen Narben, die verheilen, aber diese psychische Narbe, die verheilt nicht. Da würde ich dir aber auch sehr dringend empfehlen, Donata. Ja, ich war in Therapien. Also hab nichts genutzt? Nein, das ist auch so... Er hat mich auch verprügelt, weil ich Bulimie habe. Ich habe bulimische Magersucht seit meinem Säuglingsalter und das konnte er wohl auch nicht so haben. Ne? Also ein schlimmster Vorfall von Eifersucht, von Eifersuchtsdrama mit übelsten Auswirkungen. Ja. Du warst in einer psychologischen Betreuung und möchtest du mit meiner Psychologin vielleicht nochmal ein paar Worte sprechen? Ja, wäre ganz gut. Gut, dann du kennst das Verfahren. Kenn ich nicht. Du kennst es nicht, dann leg mal auf und du wirst gleich nochmal von uns angerufen. Von Annette. Okay, alles Gute. Jo, tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt Eifersuchtsdramen. Wer von euch war schon mal verwickelt in so ein richtig, wirklich dramatisches Eifersuchtsereignis? Die meisten von uns haben ja solche Dinge schon erlebt. Die meisten von uns sind ja auch eifersüchtig. Die meisten vielleicht noch in einem normalen Grade, aber der eine oder andere doch vielleicht dann auch sehr übertrieben. Und man hat aus Eifersucht, oder einer der andere von euch hat vielleicht Dinge aus Eifersucht getan, die er sehr, sehr bereut im Nachhinein, weil sie einfach völlig überzogen waren. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Es ist jetzt am Telefon Dolores und Dolores ist 35 Jahre alt. Ja, einen schönen guten Morgen wünsche ich dir. Guten Morgen. Du warst Opfer oder Täter in einer Eifersuchtsgeschichte? Opfer. Erzähl mal. Ja, ich habe eben schon gesagt, ich bin ein bisschen nervös. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Fang mal irgendwo an. Um wen ging's denn? Es dreht sich um meinen Noch-Ehemann. Wie lange seid ihr verheiratet? Seit etwas über anderthalb Jahren. Er ist ein sogenannter Krimineller. Das heißt, er hat mit Drogen zu tun. Ich habe vor anderthalb Jahren einen schweren Autounfall gehabt. Ich bin so nervös, sorry. Dann kam er voriges Jahr im April in den Knast. Seit meiner Jugend weiß ich, dass ich bi bin. Habe auch immer dazu gestanden. Voriges Jahr im Herbst habe ich dann meine Traumfrau kennengelernt. Sie ist auch zweimal mitgegangen in den Knast, ihn besuchen. Was ja nun eigentlich so schön für ihn ist, ne? Wusste er denn schon Bescheid? Ja, er wusste Bescheid. Ich habe ja nie Geheimnis draus gemacht. Also, wir fassen das mal zusammen. Also, in eurer Ehe hast du deine Traumfrau kennengelernt. Genau, aber da waren wir schon getrennt, weil wir hatten uns von Anfang des Jahres getrennt. Nach meinem schweren Autounfall mit Gehirnblutung habe ich mich so sehr verändert, dass er nicht mehr mit mir weiterhalten konnte. Habe mich nämlich verändert. Dann wart ihr de facto ja gar nicht lange richtig zusammen, ne? Nö. Ein halbes Jahr, ne, oder? Ja, genau. Nee, ein halbes Jahr, zwei Monate. Zwei Monate, gut, und dann? Ja, und dann, wie gesagt, sie ist ja mitgegangen, ihn besuchen. und war alles okay. Mhm. Dieses Jahr kam er dann aus dem Knast raus. Wie hat er sich denn dann im Knast verhalten, wenn seine mehr oder weniger Ex-Ehefrau oder noch Ehefrau mit der Geliebten ihn besucht? Das ist doch, hat er das so hingenommen oder hast du gemerkt, dass es doch irgendwie in ihm brodelte? Nö, das habe ich gar nicht gemerkt, weil er war ja ein guter Schauspieler, ein guter Spieler. Mhm, sonst hätte ich das ja mit den Drogen irgendwann mal mitgekriegt. Mhm. Und ja, dann kam er dieses Jahr raus. Mhm. Dann war er bei uns in der Wohnung. Mhm. Und zwei Wochen nachdem er draußen war, hat er wieder mit krummen Sachen angefangen, hat das mir auch gestanden. Mhm. Dann habe ich mir das eine Weile angeguckt. Dann habe ich ihm gesagt, du, es geht nicht so weiter, bleib hier bis zur Therapie. Mhm. Und eine Viertelstunde später hat er dann angefangen auszuflippen im Kopf, mhm. hat dann seine Sachen gepackt, ist gegangen. Mhm. Und von dem Moment an fingen die Probleme an. Das heißt, circa 3 Wochen, 4 Wochen später waren wir bei meiner Mutter unten im Saarland. Mhm. Da hat er dann das Auto von meiner Freundin total zerkratzt. Mhm. Das heißt, nicht zerkratzt, er hat drauf geschrieben. Was hat er denn drauf geschrieben? Auf französischer Sprache, weil es ist kein Deutscher, es ist ein Außereuropäischer. Mhm. Dann sag uns mal die Übersetzung, was es heißt auf Deutsch. Genau, die Übersetzung. Ihr werdet, du wirst alles teuer bezahlen, du hast meine Landsmänner vergessen. Ich mache euch kaputt. Sex und Drogen und Kokain und was weiß ich noch alles. Also es brach dann diese Eifersucht sehr spät eigentlich in ihm erst auf. Ne? Ist das wirkliche Eifersucht oder ist es in irgendeiner Weise anders begründet? Ja, wir vermuten, dass da irgendwie eine gekränkte männliche Eitelkeit mitspielt. Mhm. Weil, das kann ich ja sagen, er ist ein Araber. Mhm. Also ein Moslem. Mhm. Obwohl er immer offen und ehrlich so mit mir gut umgegangen ist. Ja. Und das auch mich wundert halt, dass er das offensichtlich so lange hingenommen hat und er sich hat sogar besuchen lassen von dir und deiner Freundin. Naja. Und jetzt plötzlich das alles ausbricht. Jürgen, du darfst eins nicht vergessen. Der hatte keinen Knast, der hatte einen Luxus, hatte der, weil er hatte alles, was er wollte. Ja gut, das ist jetzt nicht die Antwort auf meine Frage. Es geht ja um die Eifersucht dieser Frau gegenüber. Egal, jetzt hat er dann dieses Auto da beschmiert und verkratzt. Wie ging es dann? Das ist ein Schaden von ca. 10.000 Mark. Mhm. Also kannst du dir schon vorstellen. Mhm. Also vorne, hinten an den Seiten. Und Hast du ihn danach dann nochmal gesehen? Wie bitte? Hast du ihn danach nochmal gesehen oder gesprochen? Ja, er hatte mich ja auch am Hals. Mhm. Er wollte mich ja umbringen. Mhm. Und ja, hat alles terrorisiert und alles gemacht, was er konnte. Das heißt, einen Tag nach dieser Autogeschichte ist er bei uns in die Wohnung eingebrochen. Mhm. Und du, Jan, glaubst mir wirklich. Also ich kann dir Bilder zuschicken, falls du es nicht glaubst. Mhm. Er hat uns die ganze Wohnung demoliert. Mhm. Das heißt, wirklich definitiv, dass wir nur noch 3 Sachen hatten. Das heißt, Herd, Kühlschrank und Waschmaschine. Mhm. Alles andere über Kleidung, gesamte Möbeljahr, Fernsehen, Video etc. Alles kaputt. Mhm. Alles. Habt ihr ihn angezeigt? Ja, klar doch. Und was ist das? Das ist dann noch so eine Sache. Gerechtigkeit im Staate Deutschland. Wir haben diese Woche ein Schreiben bekommen, dass das wegen dem Auto meiner Freundin, das ist eingestellt worden. Mhm. Weil er eben da, wo er jetzt sitzt, eine größere Strafe wegen seinen Drogengeschichten zu erwarten hat. Also er ist jetzt wieder im Knast? Ja, er war ja flüchtig währenddessen. Ach so, das habe ich nicht so... Ja, er war flüchtig währenddessen. Mhm. Ach, das sind so viele Sachen bei uns mit drinnen. Mhm. Und wegen der Wohnung, das haben wir jetzt auch bekommen, ist auch niedergeschmettert worden, weil wegen Nichtigkeit... Mhm. Wie hoch ist eigentlich der Schaden, der da in der Wohnung entstanden ist? Wir wissen es nicht, wir haben es nie ausgerechnet. Mhm. Aber ich habe jetzt auch einen höheren Betrag wegen meinem schweren Autounfall erhalten. Mhm. Das weiß er und da will er jetzt auch dran. Mhm. Also ich merke schon, da hängt ja eine riesen Kette an Einzelereignissen dran. Und jetzt ist es so eskaliert, offensichtlich wegen dieser Freundin, ne? Und vielleicht auch wegen gekränkter männlicher Eitelkeit. Könnte sein, ne? Mhm. Ja. Mhm. Danke, dass du mir das erzählt hast, du Doris. Mal eventuell irgendwie eine Bitte, dass du mich eventuell an irgendjemanden weiter verbinden kannst, der mir irgendwie weiterhilft, weil ich bin teilweise so in der Not, jetzt nicht finanziell, weil wie gesagt, ich habe ja noch ein Stückchen. Mhm. Okay, aber du kannst natürlich mit meiner Psychologin reden, das ist völlig in Ordnung und klar. Leg mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Okay, alles Gute. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Melissa ist dran. Melissa, guten Morgen. Hallo. Wie alt bist du? Ich bin 16. 16. Melissa, ja. Bist du eifersüchtig? Bist du die Eifersüchtige? Ich bin das Opfer. Du bist das Opfer? Ja, sozusagen. Es rufen auch keine Täter an. Ich möchte mit jemandem reden. Ich hatte mal eine Bekannte, die war so verrückt, so wirklich so wahnsinnig verrückt, die hat die ganze Stereoanlage, HiFi-Anlage aus dem Fenster geschmissen, weil sie eifersuchtshysterisch war. Das würde ich dann auch unter einem Eifersuchtsdrama abbuchen. Du bist nicht so, sondern man ist eifersüchtig. Was ist bei euch oder bei dir da los? Ja, vor knapp einer Woche hatte ich noch einen Freund. Mhm. Und ich war mit ihm 3 Jahre zusammen. Hey, ja. 3 Jahre, mit 13 angefangen. Ja. Eine junge, lange Liebe. Ja, aha. Auf jeden Fall. Ich meine, der war ziemlich, schon damals war der ziemlich draufgängerisch. Aha. Also ziemlich so ein Matsch, so nach dem Motto. Ja, wie alt ist er? Er ist auch 16. Auch 16. Mit 13 ein Macho. Ja. Mann, Mann. Ja, okay, erzähl mal. Und halt, ich habe ihn dann letzte Woche war das, da habe ich ihn gesehen. Es war eine entfernte Bekannte sozusagen. Die hat er durch mich kennengelernt. Und halt in der letzten Zeit hat er sich immer weniger gemeldet. Und es kam mir total komisch vor und er war immer weniger hier. Und dann halt habe ich ihn eiskalt erwischt, ne, und er lief mit ihr Hand in Hand durch die Stadt und mhm. ja, und dann habe ich sie halt gesehen, habe ihn zur Rede gestellt und dann habe ich ihn, also sie hatte ein Armband um und das hatte ich auch, so das gleiche wie meins. Mhm. Und es war ja wohl klar, dass es von ihm war. Mhm. Und ich habe sie abgerissen, ich habe mich mit ihr geprügelt. Ehrlich? Ja. Ach, du bist dann doch nicht so das Opfer, du bist doch ja, irgendwie, ja, ja. So. Ja, ja, ich merke schon, du bist Opfer und Täter zugleich, ja. ne? Du hast dich mit dem Mädel geprügelt? Ja. Nach dem Motto, das ist mein Freund und mein Macho ist ja. das? Auf offener Straße? Ja. War er dabei? Ja, er stand daneben. Hat er irgendwas... Ja, er wollte uns auseinanderhalten. Aber es hat er nicht geschafft? Nee. Hast du das Mädchen richtig niedergeprügelt? Gegenseitig. Wie, warte ich... Gegenseitig, sie hat mich an die Haare gezogen. Ja, aber du hast angefangen, ne? Ja. Und war es schlimm geendet? Hattet ihr irgendwie Wunden oder habt ihr euch richtig wehgetan? Ach, nicht unbedingt. Ich hatte einen Kratzer und... Mhm. Und wie ging das dann aus? Ja, hat's... wir haben keinen Kontakt mehr. Nein, nein, wie dieser Streit, dieser Kampf auf der Straße dann endete? Ja, halt Passanten haben uns auseinandergehalten. Passanten haben euch auseinandergehalten? Ja. Melissa, du bist eine Schlägerin. Nicht unbedingt. Nee, unbedingt nicht. Stimmt, nee. Würde ich auch nicht so sehen. Aber du bist halt so eifersüchtig und diese dumme Kuh hat dir, denkst du, deinen Freund weggenommen. Ja, und ich kannte sie auch. Mhm. Auch noch. So, wie lange liegt das jetzt zurück? Das war letzte Woche. Letzte Woche war, ja. war die Schlägerei, nennen wir es mal so. Hast du denn dann deinen Freund seitdem nochmal gesprochen? Nein, ich habe ja den Kontakt ganz abgebrochen. Es gab keine wirkliche Aussprache zwischen euch beiden. Noch nicht. Du weißt bis heute auch nicht, warum er das eingefädelt hat mit dem Mädchen, was da los ist. Nee. Gar nichts. Du bist einfach nur tief gekränkt. Ja, auf jeden Fall. Oh, das kam auch von Herzen okay. gerade. Was machst du denn, wenn er jetzt nochmal anruft bei dir? Das weiß ich nicht. Ich weiß wirklich nicht. Hast du Wut auf ihn? Einerseits schon, aber andererseits... Hast du ihn noch lieb? Ja. Hast du Wut auf die Frau, auf das Mädchen? Ja. Ja. Ja. Melissa, ich will dir mal was sagen. Weißt du, wer der Hauptschuldige in dieser Geschichte ist? Ja. Nicht das Mädchen. Ja. Das ist dein Freund. Aber sie auch irgendwie. Ja, nein. Ich kannte sie. Na, egal. Aber wenn er richtig zu dir gehalten hätte, dann wäre das ja nie passiert. Da gehören ja immer zwei zu. Ja, ja. Ne? Hätte er sagen sollen, nein, ich bin mit Melissa zusammen, lass mich in Ruhe. Aber er hat sich darauf eingelassen. Also eigentlich hättest du ihn verkloppen müssen, nicht das arme Mädchen. Ne? Eigentlich schon. Ja. Bist du zum ersten Mal so richtig ausgeflippt? Ja. Zum ersten Mal? Mhm. Ja. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Du hast jetzt 3 Jahre, ich meine, das ist eine verdammt lange Zeit in deinem Alter. 3 Jahre warst du mit dem Jungen zusammen. Und war das eine schöne Zeit bis dahin, bis zu diesen Vorkommnissen? Ja, so viel ich weiß schon. Also... Groß verliebt? Ja. Mhm. Ja, aber was denkst du dir? Wie willst du dich jetzt weiter verhalten? Ich weiß es ehrlich nicht. Also ich denke schon, dass ich schwach werde. Und ihn doch anrufst? Ja. Mhm. Also ich weiß es noch. Und wie ich Melissa kenne, wird sie jeden Tag, wenn das Telefon klingelt, denken, ist das? Stimmt das? Ja, bestimmt. Ja. Ah. Kann das sein, dass er diese Sendung manchmal sieht und hört? Vielleicht. Vielleicht auch heute Abend? vielleicht. Möchtest du ihm irgendwas sagen, jetzt hier übers Fernsehen, das Radio? Ja, hey, du weißt schon, ich liebe dich. Mhm. Und verzeihst du es ihm? Würdest du es ihm verzeihen, wenn er sagt, hier Melissa, ich habe Scheiße gebaut, ich möchte ganz zu dir zurück, bitte verzeih es mir. Ich würde ihm verzeihen, ich glaube schon. Hey, darf ich seinen Vornamen wissen? Lieber nicht. Aber er wird das schon kapiert haben jetzt. Ja, ne? Du heißt wirklich Melissa? Ja. Ja, dann hat er das kapiert jetzt. Also du, der du Freund warst, 3 Jahre lang von Melissa, sie verzeiht dir. Und ich glaube, der Melissa liegt ganz viel noch an dir. Dann ruf mal vielleicht heute noch oder morgen auf jeden Fall bei ihr an. Also Melissa, eine sehr heftige junge Dame bist du, ne? Mit viel Leidenschaft. Alles Gute, ich hoffe, dass er sich meldet. Du willst ja noch ein paar Jahre mit dem vielleicht oder zumindest eine gewisse Zeit noch mit ihm verbringen. Ja. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. Matthias, der erste Mann heute. Mensch, sind Männer nicht eifersüchtig? Matthias, 26. Ja, also... Ja, nicht so wie die Frauen. Ja, die Frauen sind anders eifersüchtig. Ich kenne aber auch alle Männer, die ich kenne, sind auch super eifersüchtig. Inklusive dem Domian hier. Ah. Matthias, erzähl von dir. Ja, ich bin Kochin. Was bist du? Ja, entweder unterhalten wir uns jetzt oder wir lachen miteinander. Lass uns lachen. Ach, du bist ja doof. Also nicht zum Thema, oder was? Ja. Ach, ihr albern. Dann machen wir weiter mit Sabine. Und Sabine ist 31 Jahre alt. Ja, hallo. Also ja, wir unterhalten uns richtig zusammen. Ja, wir unterhalten uns richtig. Ich bin jetzt allerdings auch ein bisschen aufgeregt. Das macht nichts. Auch einen kleinen Moment. Also die ganze Sache, die liegt jetzt schon einige Jahre zurück. Ich war 19, habe dann auch jemanden kennengelernt. Der war 1,5, 2 Jahre sowas jünger als ich. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und das fing super an. Also wir haben uns ganz toll verstanden, trotzdem ich ein bisschen älter war. Und also alles lief bombig. Er war Koch, ich bin immer abends zu ihm gefahren, wir haben immer noch was unternommen, er hatte keinen Führerschein. Also wirklich, es war klasse. Und dann, je länger wir zusammen waren, desto eifersüchtiger wurde er auch. Erstmal immer nur verbal, dass er sagte, los, du guckst ihn an und wo soll das denn hier und das gibt's aber nicht. Und es wurde also immer irgendwie so ein bisschen mehr. Und dann haben wir auch mal einen Tag vor dem 1. Mai was getrennt unternommen, was uns nie vorkam. Aber meine Freundin halt und musste halt mal sein. Und dann hat er mich betrogen, weil er dachte, ich würde ihn betrügen. Obwohl du ihn gar nicht betrogen hast. Ach nein, natürlich nicht. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Aber er hat es wirklich getan. Ja, er hat es wirklich getan. Hat mir dann noch kurz erzählt, er hätte sich vor ihr richtig geekelt. Aber das wäre halt so eine Trotzreaktion gewesen und so. Und dann war ich natürlich irgendwo enttäuscht. Und da habe ich auch gedacht, das geht so nicht. Wollte irgendwie Schluss machen, aber man hat sich halt echt sonst prima verstanden. Naja gut, dann hat man das noch ein bisschen mitgemacht, dann wurde es immer mehr daraus. Also hier ein Streit, da ein Streit. Immer wegen Eifersüchteleien? Nicht nur, wurde dann auch wegen anderer Dinge immer mehr. Naja, und irgendwann wollte er mich besuchen, kam aber nicht. Dann rief ich dann bei ihm an, ja, dann hat die Mutter mir dann gesagt, er hätte Tabletten genommen, liegt im Krankenhaus. Da weiß ich jetzt nicht, ob es hundertprozentig aus Eifersucht war oder einfach nur, um mal wieder Aufmerksamkeit zu erregen. Denn er hatte Asthma, hat immer Tabletten genommen deswegen und hat mit dem Asthma auch richtig gespielt. Also wenn ich nicht funktioniert habe, wie er das wollte, wegen der Eifersucht halt auch oder auch aus anderen Gründen, dann hat er hat er keine Luft mehr gekriegt. Moment, jetzt lag er im Krankenhaus und hatte Tabletten genommen, also Schlaftabletten oder was? Ja, also nee, im Moment, nicht Schlaftabletten, sondern dieses Asthmamittel. Ach so, ich weiß nicht, was es genau war, aber dann hat er Alkohol daraus getrunken. Und ich glaube nicht, dass er sich umbringen wollte. Ist irgendwie kollabiert. Oder ja, ja, genau. Und ja gut. Und hast du ihn besucht im Krankenhaus? Ja, natürlich. Und was sagte er? Bitte? Was sagte er da? Ja, er wäre so verzweifelt gewesen aus allen möglichen Gründen und hat das alles voll dramatisiert. Also wir hatten alle den Eindruck, er wollte ein bisschen Aufmerksamkeit, haben wir natürlich nicht so jetzt gesagt, aber... Klingt ja alles auch schon wieder nervig, was du erzählst. Ja. Und es ist ja auch dramatisch, wenn jemand solche Dinge vortäuscht, also solche irgendwelche Selbstmordversuche. Ja. Hast du irgendwann den Schlussstrich gezogen oder kam es noch dicker? Es kam noch mehr. Also da habe ich im ersten Moment schon gedacht, das ist glaube ich nicht der Richtige, weil in dem Moment habe ich gemerkt, also so geht das nicht und da wollte ich auch irgendwie nicht mehr so richtig. Aber naja, dann hat sich das alles wieder ein bisschen gelegt und erholt und dann haben wir uns wieder ganz gut verstanden. Naja, und dann kam das mit der Eifersucht halt immer mehr und an meinem Geburtstag dann machte er Schluss. Da war er wieder eifersüchtig, weil ich einen Anruf kriegte halt zum Gratulieren und das dauerte ein bisschen länger und das war auch ein Mann. Hat er dann Schluss gemacht? Ja, dann hat er Schluss gemacht. Ist es dann da auch bei geblieben? Nein, nein. Das heißt, bei dem Schluss schon, aber da ging die ganze Sache erst richtig los. Er hat dann am nächsten Tag wieder angerufen, als wenn nichts gewesen wäre. Mhm. Wann ich dann käme, ich sag, du, wieso, es ist Schluss, ich komme jetzt nicht mehr. Mhm. Hat er denn was ganz Dramatisches noch getan? Oder ist was ganz Verrücktes? Außer diesen üblichen Nachfragen? Also, ja, ganz verrückt ist, er hat mich überall schlecht gemacht, hat behauptet, ich hätte mit jedem was gehabt, was überhaupt nicht stimmte. Aber es haben halt viele geglaubt, weil ich aus einem anderen Ort kam, konnte ich mich natürlich auch nicht wehren. Also ich glaube, der Begriff sagt es schon richtig, ne? Eifersucht, das ist eine Sucht. Das ne? ist bei das ihm eine Sucht gewesen, kann man wirklich sagen. Und auch, sagen. Wir haben sie gerade schon mal gehört, dass das macht kaputt, ne? Das macht Liebe kaputt, das macht Vertrauen kaputt. Total, ja. Also ich war dann auch wirklich geschockt, wie weit er dann ging. Er fing dann auch an, mich zu terrorisieren. Er rief jeden Tag an. Also erst ganz normal und gefragt, wollen wir uns sehen? Ich sag, nein, ich möchte es nicht mehr. Lass mich jetzt bitte erstmal in Ruhe. Und dann fing er an, mich zu beschimpfen. Ich wäre eine Hure und ein Flittchen und Gott weiß was, obwohl ich nie was gemacht habe. Und dann fing er wieder an zu heulen. Bitte, bitte, hier sei doch wieder so und bitte und ich möchte so gern wieder. Wann war denn endgültig Schluss? Ja, endgültig war wirklich Schluss nach diesem Geburtstag von mir. Ja, na ne, gut, aber wann hat er dich in Ruhe gelassen? Ach, 3-4 Monate später. Zwischendurch wollte er sich dann umbringen, da hat er mir dann auf einem Fest, wo er auch war, gedroht, wenn du jetzt nicht wieder willst, ich bringe mich um. Horror, Horror, das geht einem dann auch irgendwann tierisch auf den Geist. Ja, ne? Da habe ich auch gesagt, weißt du was, mach es, dann habe ich endlich meine Ruhe. Das war auch das Einzige, was ich noch sagen konnte, weil ich wusste, er spielt. Liegt sehr viele Jahre zurück bei dir? Hast du gerade gesagt, in der Zwischenzeit hast du wahrscheinlich auch andere Menschen kennengelernt, andere Männer kennengelernt. Ja, natürlich. Ich hatte dann auch meinen Freunden ein paar Jahre. Ist es denn da einigermaßen normal gelaufen? Ja, natürlich. Ja, also da war ich eher die Eifersüchtige. Warst du eher die Eifersüchtige. Hast, hast du denn persönlich auch schon mal irgendwas ganz Heftiges getan? Ja, ich finde schon. So im Nachhinein war es mir dann auch peinlich. Aber ein Beispiel. Ja, unsere Beziehung war so gut wie zu Ende damals und dann, ja, hatte ich auch wohl mal einen anderen geküsst, aber wohlgemerkt nur geküsst, was ich eigentlich schon schlimm genug fand. Und daraufhin hat er sich dann eine andere gesucht, die er auch nur so genommen hat, wie er mir gesagt hat. Und beziehungsweise ich wusste noch nicht, dass er da so ganz konkret ist, aber ich habe es halt vermutet und habe dann ja mal geguckt. Ich bin dann da mal hin vorbeigefahren, da stand natürlich auch sein Auto. Und dann habe ich da angerufen, ob ich bitte mal Punkt sprechen könnte. Und dann waren die natürlich ziemlich verdattert und dann habe ich natürlich da wirklich die Hölle losgemacht. Am Telefon? Am Telefon und ich habe gesagt, wenn du nicht innerhalb der nächsten halben Stunde bei mir auftauchst und Gott weiß was. Naja, das hat er dann auch gemacht, dann gab es natürlich einen Mordsärger und damals war die Sache auch vom Tisch. Hat aber auch alles nichts genutzt, ne? So kriegt man keine Menschen zurück. Doch. Doch? Wir waren noch ein paar Jahre danach zusammen. Ehrlich? Ja, ja. Gut zusammen? Ja, eigentlich ja. Doch. Naja. Sabine! Danke für deinen Anruf. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss. 1.33 Uhr und 46 Sekunden. Und jetzt machen wir einen Pause. Auf die Sekunde. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Live-Telefon-Talkshow Domian und heute Nacht unterhalten wir uns über Eifersucht, aber nicht nur so im Allgemeinen über Eifersucht, sondern über Eifersuchtsdramen. Erzählt mir eure Eifersuchtsdramen. Was habt ihr schon aus übermäßiger Eifersucht heraus getan oder wegen übermäßiger Eifersucht alles Übles vielleicht auch angestellt, was euch im Nachhinein peinlich ist oder ja, weswegen ihr vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen habt. Und was hat man mit euch schon angestellt, weil ein anderer sehr, sehr eifersüchtig war auf euch oder auf euer Leben? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 567 8111, 0800 567 8111. Das sind ja auch manchmal peinliche Geschichten. Und das erzählt man ja auch nicht so einfach daher, denn man steht nicht in einem guten Lichte da, wenn man sich zu seiner doch vielleicht sehr großen Eifersucht bekennt. Man steht sogar sehr lächerlich da. Ich habe es gestern mal erzählt, ich habe aus lauter Eifersucht einmal eine Frau aus dem Bett meines Freundes heraus, also wirklich getrieben, in übelster Weise herausgetrieben, was mir im Nachhinein sehr peinlich war. Ich bin in das Zimmer hineingegangen, es war dunkel, habe das Licht angemacht und habe die Bettdecke hochgerissen, habe gesagt, raus! Und das arme Ding stand dann ganz verstört auf und ging dann auch raus. Und es war alles letztendlich nur sehr schlimm und sehr peinlich. Und es hätte auch sehr nach hinten losgehen können. Mein Freund hat das zwar toleriert, aber es war schon eigentlich eine üble Situation. 0800 5678 111. Silvia, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Silvia. Bist du eifersüchtig? Nein, ich bin überhaupt nicht eifersüchtig. Aber irgendjemand macht was mit dir. Hat gemacht. Hat gemacht. Erzähl, wer? Okay, es ist eine komplizierte Sache. Also ich habe eine Beziehung gehabt, die ist 4 Jahre gelaufen. Mhm. Da kam auch mein erster Sohn raus. Was kam da? Mein erster Sohn bekam ich da. Der erste Sohn? Mhm. Ja. Ja. Der ist jetzt 2 Jahre alt. Mhm. Und er hat uns getrennt, weil wir uns einfach nicht verstanden hatten. Wobei er einfach also nicht beziehungsfähig war. Also er konnte mit dem Kind nicht umgehen. Er ist aufs Kind losgegangen, wo es 4 Monate alt war, weil es geschrien hat. Mhm. Und ich einfach dann mein Kind um mich schützen wollte und einfach von heute auf morgen ausgezogen bin zu meinen Eltern zurück. Mhm. Und dann mir eine eigene Wohnung gesucht hatte. Mhm. Und die Beziehung ist jetzt eigentlich mehr oder weniger 1,5 Jahre schon beendet. Mhm. Jetzt vor kurzem ist er total durchgedreht, also total durchgeknallt und hat halt gemeint, er müsste mich oder meinen jetzigen Freund entweder aus dem Weg räumen oder umbringen oder sonst irgendwas. Ich habe zwar keine Ahnung. Also du hast jetzt wieder einen Freund. Ich habe wieder. Wir fassen mal nochmal die Fakten zusammen. Du hast jetzt wieder einen Freund und du bist 1,5 Jahre von dem Vater des Kindes getrennt. Ja. Und jetzt, nachdem ihr schon 1,5 Jahre getrennt seid, tickt er aus. Durch das Kind hatten wir immer Kontakt. Ist klar, ja. Mhm. Er hat ja Besuchsrecht gehabt. Mhm. Und er hat sich nie mit dem neuen Freund verstanden, wahrscheinlich. Er hat mit ihm auch gar keinen Kontakt gehabt. Mhm. Also die sind sich nie irgendwie über den Weg gelaufen, in der Wohnung oder so? Nee, auch nicht, weil ich habe eine eigene Wohnung, mein Freund hat eine eigene Wohnung. Ach so, und ihr habt das mal so organisiert, dass er nicht da war? Ja, klar. Mhm. So, was ist jetzt genau passiert? Was macht dein Ex-Freund, Mann? Ja, er hatte uns, während der Autofahrt mit dem Auto attackiert. Das hieß also dicht auffahren, dass man hinten die Scheinwerfer nicht mehr gesehen hat von ihm. Das also der hat euch verfolgt beim Autofahren? Ja. Mhm. Und ist so nah aufgefahren, dass ihr dachtet, der titscht euch so an. Ja, ja. Hat euch aber nicht direkt hat uns also hinten noch nicht berührt gehabt, hat dann überholt, hat uns dann den Seitenspiegel halber weggefahren, also auch minimal, dass er vorbeigekommen ist. Mhm. Hatte dann uns versucht auszubremsen. Dann wollte ich ihn überholen, hat auch einen Blinker schon gesetzt. Dann kam Gegenverkehr, wollte ich abbremsen, wollte da hinten rein. Dann hat er auch aufgebremst, dass ich nicht mehr hinten rein konnte. Dann wollte ich Gas geben, dass ich vorne rein konnte, hat er auch Gas gegeben, dass der Gegenverkehr dann stehen bleiben musste, dass ich überhaupt zwischen den Autos noch durchgepasst hatte dann. Boah, das ist ja wichtig, dass es... Das war wirklich ein Horror, also für mich war es wirklich Horror. War das Kind auch im Auto? Ich habe 2 Kinder. Also die Kinder waren auch... Ja, ich habe mit meinem jetzigen Freund auch ein Kind. Das heißt also, es war eine lebensgefährliche Situation, in der ihr da wart. Das war mehr oder weniger beschissen, kann man schon was sagen. Mhm. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Ich hatte wahnsinnige Angst. Ja, normal, klar. Und ich hatte auch mehr Angst, auch stehen zu bleiben, damit ihm direkt in Kontakt zu kommen, dann, weil ich einfach weiß, wie aggressiv er sein kann. Er ist Boxer. Das auch noch. Ja, es hat ziemlich schlagkräftige Argumente. So, jetzt war diese Gott sei Dank hat sich das dann doch... Nee, es hat sich Gott sei Dank überhaupt nicht aufgelöst. Also wir sind an so eine Strecke von ungefähr 20 Kilometern gefahren. Wo halt immer ständig, also unser Attackierer hatte mit seinem Auto mit aggressivem Fahrverhalten, sodass der Gegenverkehr dann 2 Autos schon die Polizei alarmiert hatten. Dann ich also ab einem gewissen Zeitpunkt dann nicht mehr konnte und ich auch die Polizei dann auch angerufen hatte. Die war dann auch alarmiert. Wir sind auch dann ausgerückt, bloß etwas zu spät. Da war dann der Crash und perfekt. Der Crash ist passiert? Der ist passiert, ja. Wie schlimm war der Unfall? Der Unfall war ziemlich schlimm. Also unser Auto hatte Totalschaden. War jemand verletzt? Also mein jüngster Sohn hatte eine sehr schwere Gehirnerschütterung, weil er auf der Seite saß, wo der Aufprall direkt stattfand. Sie waren zum Glück alle angeschnallt, meine Kinder, waren alle angeschnallt. Der hatte 3 Wochen nach dem Unfall immer noch alles erbrochen. Also ich hatte in der Nacht mindestens 6-7 Mal die Wäsche wechseln müssen. Er hatte Schnittverletzungen, Prellungen durch den Gurt. Mhm. Mein größerer Sohn hat seitdem also panische Angst, allein ins Bett zu gehen, wenn es dunkel ist. Mhm. Kriegt die Krise, wenn er das Auto von innen sieht. Mhm. Wacht in der Nacht auf und schreit immer Auto, bumm. Ja. Du hast keine Verletzung gehabt? Ich hatte eine schwere Gehirnerschütterung, hatte auch zwei Rippen angeknackst. Und dein jetziger Freund? Hat immer noch eine Augenverletzung durch die Glasscheiben, die durch das Fenster eindrangen. War denn jetzt, aber das Auto von deinem Ex war auch mit in den Crash verwickelt? Ja, ich bin ihm hinten drauf gefahren, nachdem er also... War er denn auch verletzt? Kann ich nicht sagen, also er... Wie, das weißt du nicht? Weiß ich nicht, er markiert, er tut so, als ob... Also er ist zum Arzt gelandet und hat gesagt, er hat einen Schleudertraum oder sonst irgendwas. Achso, also aber offensichtlich ist bei ihm nichts Schweres, nicht gravierendes. Also sein Auto hat hinten also gar nichts, also sein Auto war ein Mercedes, sein Auto ist hinten echt ziemlich ganz geblieben. Wie lange liegt das jetzt zurück? Das liegt jetzt 2 Monate zurück. 2 Monate. Du hast ihn angezeigt? Ihr habt ihn angezeigt? Das hat die Staatsanwaltschaft gemacht, das ist automatisch gekommen. Und das läuft im Moment wahrscheinlich? Das läuft, ja, auf versuchten Totschlag. Hast du ihn seitdem nochmal gesehen oder gesprochen? Ja, ja, klar. Also er ruft ja auch andauernd an und droht mir, wenn ich jetzt das nicht so sage, wie er das meint, dann passiert irgendwas. Boah, das ist die Hölle. Er entschuldigt sich nicht mehr dafür. Und nein, sagt, nein, das ist, also er stieg aus seinem Auto aus. Wir hatten Airbags im Auto drin, das war alles voller Rauch. Und ich hatte nichts gesehen, ich bin ausgestiegen, ich habe nur meine Kinder noch rausgebracht aus dem Auto. Sein Kind ist ja nun auch verletzt, ne? Das interessiert ihn überhaupt nicht. Interessiert ihn nicht. Er hat mich einmal noch gefragt, wie es mir geht oder wie es seinem Kind wenigstens geht. Das hat ihn überhaupt nicht. Er ist ausgestiegen, hat mich beschimpft. Ich hure, du kannst nicht Auto fahren und. Was geht denn in dem Mann vor, Silvia? Warum ist das so? Warum ist er so? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich. Ich habe überlegt, vor allem weil es schon so lange her ist. Er hat auch eine Freundin. Ich habe keine Ahnung. Das macht das Ganze noch mysteriöser, wenn er jetzt auch hat auch eine Freundin, er ist in neu emotional verwickelt. Warum ist er so besitzergreifend auf dein Leben? Weil er Türk ist vielleicht. Ja gut, aber wenn ihr getrennt seid und du lebst wahrscheinlich jetzt weiter in höchster Anspannung und Angst, ne? Kann man jetzt nicht sagen, also ich habe es ziemlich abgesichert. Durch einfach Bekannte. Dadurch, dass ich einfach also nachts nicht mehr alleine vor die Tür gehe. Aber du bist fest entschlossen, bei der Gerichtsverhandlung es genau so zu sagen, wie es war. Klar, ich wäre ja nicht wegen ihm Falschaussage gemacht. Es ist ja auch so gewesen, dass er nach dem Unfall sofort dann mit meinem Freund dann Kontakt aufgenommen hatte. Und es dann eigentlich alles so ausschauen zu lassen, dass ich allein dran schuld wäre. Also mein Netzwerk ist auch Türke und der hat das versucht, ihn dann durch, ja, ein bisschen halt Landsmänner und bla und so, dass alles über mich läuft. Und da hat sich mein Freund entschieden dagegen gewehrt. Also das ist richtiger Terror, ne? Das ist, das ist nur Terror. Eifersuchtspsychoterror, ne? Das ist so Sachen wie... Vor allen Dingen weiß man ja nie, wann man dann Ruhe hat, ne? Er hat sich jetzt abgesetzt in der Türkei mal eine Zeit lang. Abgehauen. Oh weia, Silvia, also ich hoffe, dass ihr genau das Recht bekommt, was euch zusteht und dass alles bei Gericht so gesehen wird, wie es dann auch war, wie du es gerade geschildert hast. Ich hoffe es auch. Dass du Recht bekommst und dass er gehört hinter Gitter, ne? Er gehört, ja klar, gehört, aber knallhart gehört er hinter Gitter, wenn er sowas macht. Es hätte ja noch alles viel schlimmer ausgehen können. Er hätte ja tot sein können. Oder er hätte schwerst verletzt sein können. Es hätten 5 Leute sterben können. Es hätten 5 Leute sterben können. Er hatte einen Beifahrer im Auto drin. Das auch noch. Einen 18-jährigen, 19-jährigen Jungen. Und der sagt wahrscheinlich jetzt für ihn aus, ne? Nein. Er hat also bei der Polizei schon zu Protokoll gegeben, dass also er im Auto gesessen ist. Und er hat ja bei der Polizei noch behauptet, er hätte wegen einem Reh abgebremst. Da hat die Polizei sich aber dann auch gesagt, also es ist komisch, haben sie dann gemeint, also noch an der Unfallstelle, dass er jetzt auch einmal bremsen müsste wegen dem Regen, wenn er schon vorher die ganze Zeit also uns attackiert hätte. Und er muss auch zum Beifahrer gesagt haben, so, jetzt macht er uns fertig. Und muss dann auf die Bremse gestiegen sein. Also Silvia, toll, toll, toll für die Gerichtsverhandlung. Alles, alles Gute. Euch auch. Mach's gut. Ciao. Tschüss, Silvia. Karin, 55 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Eifersuchtsdramen. Ja, Domian, davon kann ich auch was erzählen. Und zwar bin ich durch einen beiseite gelegten Telefonhörer darauf gekommen, dass mein Mann mich betrog. Er wollte in Urlaub fahren, nochmal so einen Kurzurlaub, Und ich hatte dann gesagt, mein Gott, im März wärst du auch schon wieder. Ich denke doch, dass wir den Urlaub, den Kurzurlaub dann gemeinsam verleben sollen. Wir haben ein Eigentum und ich sagte, da müssen wir auch allmählich was machen. Mhm. Aber er lehnte das dann ab. Und ich sag, dann mache ich dir auch keine Sachen diesmal fertig. Also ich sag, das, so geht das nicht mehr weiter. Er fährt schon seit 18 Jahren allein in Wintersport. Mhm. Damit war ich aber einverstanden, weil ich mir mal die Beine gebrochen hatte. Mhm. Und das war nie ein Thema. Und ich habe auch nie kontrolliert, ob da irgendwelche Sachen waren und. Ja, ich bin dann nachmittags nach Haus gefahren und er war sehr überrascht, dass ich denn doch jetzt sag, komm, ich sag, mit Streit auseinander wollen wir nicht. Lass uns gemeinsam essen, ich sondern sag mir, welche Sachen du mit haben willst, ich mach dir das dann fertig. Mhm. Und ich musste meinen Bruder noch anrufen und wir haben unser Telefon so in einer dunklen Ecke stehen und der Hörer lag daneben. Du, ich sag doch mal, warum hast du den Hörer daneben gelegt? Und man sagte mir, du, das war ich nicht. Wir sind aber nur zwei Personen, ich war's nicht, also war er es. Mhm. Ich sag, dann leg mal auf, ich denke, dann wird gleich angerufen. Und genau so war es dann auch. Es rief jemand an, der sehr überrascht war, dass plötzlich dann ich am Telefon war. Es dauerte also einen Moment mit der Fassung. Mhm. Und dann Mann gesagt, oder Frau? Ja, das konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht wissen, aber ich habe mir es dann gedacht. Ich bin dann zu meinem Bruder gefahren, nachdem ich meinem Mann gesagt habe, ich sage, so, ich glaube, du musst mir was erklären. Mhm. Ich komme in einer Stunde wieder und dann warte ich auf die Erklärung. Mhm. Ich bin dann wiedergekommen und ich sage, was war jetzt? Du, sagst, das war mein Kumpel, mit dem fahre ich weg und der wusste nicht, ob du das weißt. Ich sage, der wird doch telefonieren können. Und. Wir sind jetzt muss ich mich noch fragen, wieso hat er den Hörer daneben gelegt? Da stellte sich nachher heraus, dass die um diese Zeit immer zusammen telefonierten. Ich musste immer sehr lange arbeiten und somit ging das flott. Ab 5 Uhr ging das immer bei uns los. Achso, und er wollte nicht, dass er anruft, wenn... Dass die Frau anruft, wenn ich da bin. Das war mir dann zwar zu dem Zeitpunkt noch nicht so klar. Die sind also erst dann, wir sind dann böse auseinandergegangen. Also es ging dann doch um eine Frau und nicht um einen Kumpel? Oh nein, es ging ganz sehr um eine Frau. Mhm. Und mein Mann rief mich dann aus dem Urlaubsort an und flüsterte ins Telefon. Ich sage, Wilfried, ich sag, jetzt geht's aber doch wohl los mit dir. Ich sage, was ist los? Ich sage, du bist nicht alleine. Ich sage, dann sag mir endlich, was los ist. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich sage, wenn ich jetzt nicht deine Telefonnummer von dem Hotel bekomme, dann setze ich mich ins Auto und suche dich. Und in seiner Überraschung hat er mir dann die Telefonnummer gegeben. Ich habe abends nochmal da angerufen, das hat nicht funktioniert. Am anderen Morgen habe ich dann sofort angerufen, er wurde wach. Und sagte dann so flüsternd wieder, ich kann jetzt nicht mit dir reden. Nein, ich sag, weil du nicht alleine bist. Mhm. Und ich merkte dann auch, dass also noch mehr Personen in dem Raum waren und die flüsterten miteinander und lachten. Und in dem Moment habe ich den Hörer aufgelegt, habe mich in mein Auto gesetzt und bin in diesen Urlaubsort gefahren. Also es waren mehrere Personen in dem Zimmer? Nee, die beiden dann. Ich konnte das aber zu dem Zeitpunkt also, ja noch nicht. Wir fassen mal zusammen. Dein Mann hat eine Affäre mit einer Frau. Ja. Und in dem Urlaubsort sind die immer zusammen in den Wintersport gefahren. Oh ja, das schon längere Zeit. Viele Jahre, und ohne dein Wissen. Viele Jahre. Jetzt bist du in den Wintersportort gefahren. Ich bin hingefahren. Was hast du da gemacht? Was ich da gemacht habe, ich habe die gesucht und habe die dann nicht gefunden, zunächst jedenfalls nicht, weil sich herausstellte, dass die Telefonnummer, die ich hatte, eine Ferienwohnung war. Mhm. Und diese Ferienwohnung konnte man nur wissen, wo das ist, wenn man auch den Eigentümer kannte. Machen wir mal nicht zu kompliziert, du hast sie irgendwann gefunden. Ich bin dann essen gegangen und habe mir ausgerechnet in dem Winterurlaubsort die Gaststätte ausgesucht. Und das war jetzt Zufall, wo die beiden sitzen. Mhm. Und ich sehe meinen Mann mit einer älteren Frau und davon hatte er mir immer erzählt, er wäre mit einer Gruppe Leute zusammen. Mhm. Und da dachte ich im ersten Moment, aber ich konnte nicht mehr zurückgehen. Ich denke, scheiße, der hat dich gar nicht angelogen. Jetzt hast du ihn gesehen. Jetzt wusstest du genau, was los ist. Und ich habe ihn gesprochen. Mhm. Und bin... Das waren höchstens 2 Minuten. Ich war so aufgeregt und war auch so entsetzt, dass das nur auch noch eine ältere Frau war. Mhm. Das konnte ich dann so auf Anhieb sehen. Was hast du aus Eifersucht dann gemacht? Nein, da habe ich noch gar nichts gemacht. Dann bin ich nach Hause gefahren und habe gedacht, so, wenn der jetzt wiederkommt, wird dein Mann dich aufklären, was los ist. Aber er fängt an zu lügen. Und ich habe dann selber recherchiert, wie lange die Geschichte ging. Und zu meinem Entsetzen habe ich dann festgestellt, dass die Geschichte schon seit 1992 lief. Und plötzlich war mir alles klar. So, du heißt unsere Sendung Eifersuchtsdramen. Ja, kommt dann auch. Du musst ja irgendwas Gravierendes gemacht haben. Habe ich dann. Erzähl mal, was du gemacht hast. Ich bin dann, nachdem mein Mann mir sagte, das Verhältnis sei beendet und die Frau in Urlaub gefahren ist, und das hat mich dann auch sichergestellt. Ich denke, so, jetzt fährst du alleine in Urlaub, also wird das auch stimmen. Also Moment, noch sind wir dabei, dass die beiden noch gemeinsam im Wintersport waren. Ja, das hatte sich dann somit erledigt. Ich habe dann nicht da mehr angerufen. Kai, erzähl uns mal, sonst kommen wir nicht mehr zur Sache mit der ganzen Geschichte. Was hast du getan? Ich habe dann danach, ein ganzes Jahr danach, gab so auf und ab, es ist Schluss, es ist vorbei, ich merkte dann, das war gelogen und. Also diese Dame fuhr dann alleine in Urlaub und ich dachte so, dann stimmt es wirklich, das Verhältnis ist beendet, er fährt ja nicht mit. Und am Tag, als sie wieder zurück war, das hatte ich kontrolliert, rief mein Mann mich an und sagte, er müsste zu einer Hochzeitsfeier und würde am nächsten Samstag wiederkommen. Und da habe ich gesagt, mein lieber Freund, du lügst mich an. Ich sag, die Frau ist wieder aus dem Urlaub zurück. Ich sag, du kannst es nicht erwarten, du wirst sie also besuchen. Nein, ich mache jetzt mal noch mal einen dritten Versuch. Und du hast irgendwas ganz Verrücktes gemacht, vermute ich mal. Ich ahne das. Sag's uns doch mal einfach. Was hast du gemacht? Ja, und dann habe ich ihm gesagt, wenn du um 1 Uhr heute Nacht nicht wieder zurück bist und dein Verhältnis beendet hast, dann wirst du dich wundern, was ich tue. Und ich ahnte schon, dass es wohl so weit nicht kommen würde, dass er mich anlog, mal wieder. Da habe ich Plakate gemalt und auf diesen Plakaten, ich war einmal dahin gefahren, wollte mit der Frau sprechen, somit wusste ich, wo die wohnt. Das sind immerhin 150 Kilometer von uns. Moment, was für Plakate? Wie groß ich muss ich mir vorstellen? Plakate, die waren also groß, bestimmt 70 mal 1 Meter. Was stand auf den Plakaten drauf? Auf den Plakaten stand drauf, der Name dieser Frau, damit die Hurerei jetzt endlich zu Ende geht, bringe ich die persönlichen Sachen meines Mannes vorbei und habe darunter auch meine Unterschrift gesetzt. Wo hast du diese Plakate aufgehängt? Die Plakate habe ich in dieser ganzen Straße verteilt. Ich hatte Tesafilm mit, ich hatte eine Taschenlampe mit. Ach du lieber Himmel, was ist daraus geworden? Daraus ist geworden, ich hatte dann auch die ganzen persönlichen Sachen meines Mannes, seine ganzen Anzüge, die habe ich auf der gesamten Straße verstreut. Ich war so in Rage und so in Wut, ich war auch nicht zu bremsen. Ich dachte auf der Rückfahrt, du bist bescheuert, dass du das gemacht hast. Also das ist schon sehr, sehr, sehr negativ beeindruckend, was du da gemacht hast. Ja, wie hat denn der Mann darauf reagiert? Ja, das Dolle war, ich dachte ja nun, der Effekt, der wäre ja nun da, dass alle Leute das sehen würden mit den Plakaten, aber er ist dann morgens um 4 Uhr aus ihrem Bett herausgekrochen und ist dann über seine eigenen Sachen gestolpert. Die hat er als solche erkannt? Alles wieder eingepackt und hat dann auch die Plakate gesehen und die hat er dann auch runtergemacht. Also so, letzte Frage. Bist du mit diesem Mann dann noch wieder zusammengekommen oder war dann Schluss? Nein, wir wohnen noch zusammen, aber wir sind nicht mehr zusammen. Wegen dieser Angelegenheit? Ja, wegen dieser Angelegenheit, weil sie nicht zu Ende ging. Mhm. Ganz einfach nicht, weil immer wieder gelogen wurde. Und ich denke manchmal, ich sehe deine Sendung, wenn du so ganz großzügig da immer mit bist, wenn du sagst, ach, genieß es und so weiter, dann denke ich immer, weiß der Mann eigentlich, wovon er redet? Was meinst du mit genieß es? Ja, wenn mal jemand anruft und sagt, ich habe jemanden kennengelernt und so weiter, da gibt es dann noch eine dritte Person, ob das nun Mann oder Frau ist. Und die sind dann sehr verletzt. Ja, das sage ich aber immer. Also immer, wenn jemand uns im Gespräch ist, dann sage ich das aber auch. Karin, ich danke dir für deinen Anruf. Alles Gute. Klar. Tschüss. Danke, tschüss. Dennis oder Denise, 16 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Hallo. Ein Mädel. Ja, ich heiße Denise und Dennis. Ja, entschuldige. Mit diesem Namen habe ich immer Schwierigkeiten. Ist das nur ein Mann oder Frau? Denise. Ja. 16 Jahre alt. Eifersüchtig? Ich nicht. Mein Ex-Freund war das sogar sehr. Was hat er denn gemacht? Ja, also ich habe einen besten Kumpel. Den kenne ich seit 9 Jahren. Und das ist, dem sage ich alles. Und da war ich mit meinem Ex-Freund zusammen. Tja, und halt, da hatten wir eine Fete, ich und mein bester Kumpel, und da habe ich da übernachtet. Ja, und das hat dann mein Ex-Freund rausgefunden. Zu dem Zeit war es aber nicht dein Ex-Freund, sondern dein Freund noch. Ja, das war dann noch zu der Zeit mein Freund. So, dann hat er das rausgefunden, dass ich da übernachtet habe. Dann hat er erstmal ein riesen Terz gemacht, dann hat er mich quer durch die Wohnung geschlagen. Und ich hatte blaue Flecken, ich bin damit zum Arzt gegangen. Und hab denen das gezeigt, ich hatte Blutergüsse, ich hatte ein blaues Auge. Aber er wusste doch vorher schon, dass dieser Junge dein guter Freund war und dass da nichts lief, oder? Ja, und da ist eine gewesen, die kann ich nicht leiden und die kann mich nicht leiden. Und die hat dann zu meinem Freund gesagt, ich hätte mit ihm in der Nacht geschlafen. Und es war und halt nicht so. Dein Freund hat diesem Mädchen mehr geglaubt als dir? Ja. Und hat dich geschlagen? Ja, und halt, dann lag ich im Krankenhaus, dann wurde ich operiert. Wie, so schlimm? Deshalb, wegen der... Nein, das war dann mit dem Blinddarm. Also ich wurde mit dem Blinddarm eingeliefert. Ja, und dann wurde ich operiert. Und dann kam ein anderer guter Kumpel von mir an und meinte so, ja, der Andreas, der ist dir fremdgegangen. So, wie, der ist mir fremdgegangen. Ja, jetzt, wo du im Krankenhaus gelegen hast, die Zeit hat der mit der anderen rumgemacht. Ja, und dann habe ich ihn drauf angesprochen und da hat er mich wieder geschlagen. Da hat er mich in der Nacht auch noch vergewaltigt, weil ich nicht mit ihm schlafen wollte. Aber nicht, als du im Krankenhaus noch warst? Nein. Da warst du nicht mehr draußen aus dem Krankenhaus? Ja, da war ich wieder zu Hause. Ja. Und, Wie dachte er, du musst dich mal vorstellen, da hat er dich geschlagen, weil du ihm vorgehalten hast, dass er fremdgegangen ist. Ja, und er meint halt, das stimmt nicht und so. Und halt, der hat auch zu der Zeit Drogen genommen, was ich nicht wusste. Mhm. Und dadurch wurde er auch halt ziemlich aggressiv und so. Ja, und... Was ist daraus geworden? Ja, Ich meine, du bist immerhin zweimal, wie du mir das jetzt erzählt hast, geschlagen worden. Ja. Bist du dann noch länger mit dem Typ zusammengeblieben? Nein, mein bester Kumpel und noch andere Freunde haben mir aus der Situation rausgeholfen, weil ich kam da irgendwie selber nicht raus. Wie haben die das gemacht? Ja, halt, die haben mich von ihm ferngehalten. Mhm. Ich bin zur Polizei gegangen und habe Anzeige erstattet und jetzt sitzt er im Knast. Er sitzt im Knast? Ja. Wie alt ist er denn? Der ist 18. 18. Mit welcher Anklage? Ja, halt wegen Vergewaltigung. Also es gab ein Gerichtsverfahren? Ja. Da hast du ausgesagt? Ja, ich musste auch sagen. Ich musste ihm halt dabei ins Gesicht sehen. Das tat auch ziemlich weh. Mhm. Ich bin jetzt auch in psychologischer Behandlung, weil ich kann das alles noch nicht so ganz vertragen. Kann ich verstehen, ja. Wie lange ist das jetzt her mit der Gerichtsverhandlung? Halbes Jahr. Erst ein halbes Jahr? Ja. Mhm. Für wie lange ist er verurteilt? Für 10 Jahre. Für 10 Jahre? Mhm. Aber ist da nicht noch etwas anderes vorgefallen? Ja, er hat mich vergewaltigt und hat mich geschlagen. Und da kriegt er 10 Jahre für? Ja, wegen Verführung Minderjähriger auch. Mhm. Weil ich war ja zu der Zeit noch 15, mhm. als das alles passiert ist. Mhm. Und da war er aber schon 18? Ja. Mhm. Wie stehst du zu dieser Strafe? Bitte? Wie stehst du zu dieser Strafe? Wie siehst du sie? Ja, halt, Findest du es gut, dass er 10 Jahre bekommen hat? Ja, doch. Mhm. Also, wie hat er sie, besser, ich hab's gemacht, als wenn er es nochmal macht und das Mädchen macht nichts fürs andere. Na klar. Hat er denn vor Gericht in irgendeiner Weise Reue gezeigt? Nein, gar nicht. Er hat mich sogar noch frech angegrenzt. Wie man das so oft hört. Ich könnte mir vorstellen, dass es für dich auch eine sehr schwierige Situation war. Du hast es ja gerade angedeutet, dann da vor Gericht zu stehen, diesen alles nochmal zu erzählen, ganz detailgetreu. Mhm. Und ihn dann auch noch zu sehen. Ja, und halt, wo er mich das zweite Mal zusammengeschlagen hat, da war dann noch der beste Kumpel von mir dabei, der hat ihn noch ferngehalten. Ich glaube, sonst hätte er mich kaputtgeschlagen. Hm. Weil ich kam einfach nicht gegen ihn an und ich kam nicht gegen ihn an. Und der musste dann auch noch aussagen. Und jetzt haben wir es halt geschafft, dass der im Knast sitzt. Gott sei Dank, ne? Ja, Gott sei Dank. Halt auch mit den Drogen und alles, das kam ja alles vor Gericht raus. Mhm. Und deshalb hat er auch so viel bekommen. Mhm. Als er dich das erste Mal hat vergewaltigt, da warst du wie alt? 15 oder 14? Ja, 15. Schlimme Erfahrung, ne? Oh ja, da kann ich dir sagen. Mhm. Du bist in psychologischer Behandlung? Ja, und schon seit dem halben Jahr halt an. Hast du da ein gutes Gefühl? Ja, also jetzt fange ich die ganze Sache an zu verarbeiten. Mir helfen auch Freunde sehr. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich diese Freunde habe und ich danke denen über alles. Und halt, ich versuche einfach das Beste daraus zu machen, denn man kann nicht einfach irgendwie an einem kleben bleiben. Ich meine, gut, das wird immer in meinem Gedächtnis bleiben, klar, dass mir sowas passiert ist. Und ich werde auch nicht so schnell einen Mann oder Jungen wieder vertrauen können. Aber es ist nun mal passiert und man kann es nicht rückgängig machen. Ja. Und du tust jetzt was an dir, das finde ich sehr richtig und sehr gut. Ja, also ich habe mein Äußeres verändert und bin auch gerade dabei, irgendwie mein Inneres zu verändern. Also ich mache... Ich muss jetzt abbrechen, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Okay. Alles Gute für dich von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss, Denise. Das war's für heute Nacht. In der Technik war Annette Bastian. Morgen haben wir eine offene Talk-Radio-Show. 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Schönen guten Tag bis morgen.